zur Friedenskonferenz der Sozialisten in Stockholm im Kriegsjahr 1917. Heute verschonen die Kanonen die Leichen in der Gruft nicht mehr. Jawohl, die Zeit ist schwer. Sag an, wie nennen sich die Herren, die uns das taten? Diplomaten. Schwaches Herz und kühne Stirn, großes Maul und kleines Hirn, wie ein Nadelöhr so eng, der Gesichtskreis Schnettereting. Tut sich friedlich, wer nur gütlich, schreien sie die Kriegserklärung schon ihm zu durchs Telefon. Die Völker stürzen sich dann in die Bajonette um die Wette. Hinten wird mit Tod bedroht, was nicht stracks von vorne tut, das, was irgend übrig bleibt, kurzerhand sich selbst entleibt. Dieser Feldzug ist kein Schnellzug, so singt man heut zum Unterschied ein längst bekanntes Lied. Wie lang umdröhnt uns noch der Länderkriegsfanfare? 30 Jahre. Menschen gibt's dann nirgends mehr, überall nur Militär. Ach, wie schön ist's in der Welt, wo man hinspuckt, seht's dein Held. Was wir konnten an vier Fronten, das hat seit sich die Erde sonst kein Heldenvolk gekonnt. Der Feind verblutet sich, wir haben unterdessen nichts zu fressen. Seit wir auf den Knopf gedrückt, ist der Erdball ganz verrückt und am Ende stopft den Krupp in die dicke Bertha-Schupp. Welch ein Frieden uns beschieden, steht leider nicht in Gottes Hand, es steht bei England. Die Linke schließt ihn ab, wir fingen mit der Rechten an zu fechten. Auf zur Friedenskonferenz, auf zum Sieg des Parlaments. Ganz Europa wird neutral, alles andere ist egal. Aus den Sternen kannst du lernen, weswegen hoch am Firmament nicht auch noch Krieg entbrennt. Am Himmel waren sie in wechselvollem Reigen, heilges Schweigen. Noch kein Ohr hat je gehört, dass ein Stern den Frieden stört. Und sobald nur einer schwatzt, saust er abwärts und zerplatzt.